Nach über 3 Wochen wieder alle gesund in Kötschach-Mauten zurückgekehrt. Kötschach-Mauten über Lourdes nach Santiago de Compostela. Ja, das war natürlich ein Highlight für 5 Radfahrer. Wolfgang Dabanik, Michael Kurz, Kurt Strobel, Manfred Bichler und natürlich ohne Betreuung geht es auch nicht. Silke Nabetschnik hat hier dieses Amt übernommen. Bekannt, Radlwolf, dein Eindruck dieser 3 Wochen per Rad hier, diese Wallfahrt? Ja, es ist gar nicht so einfach, diese Eindrücke jetzt da in ein paar Worten wiederzugeben, aber es war ein beeindruckendes Erlebnis. Also ich möchte keine Sekunde dieser Reise vermissen. Wir haben da Sachen erlebt, wir sind durch Gegenden gefahren, wir haben Erlebnisse gehabt, also es ist unbeschreiblich, was in diesen 3 Wochen passiert ist. 3 Wochen, eine ganz, ganz enorme Kilometerzahl und auch höhenmetermäßig. Wie hat es ausgesehen? Stürze, Defekte, wart ihr hier eher vom Glück verfolgt? Wir waren da total vom Glück verfolgt. Wir haben auf diesen 2750 Kilometer und in etwa 18.000 Höhenmeter 3 Batschen gehabt, was ja eigentlich überhaupt nichts ist für diese Kilometerleistung. Ja, wir haben totales Glück gehabt, wir haben Wetterglück gehabt, wir haben mit Material Glück gehabt, also es war alles perfekt.